oard.de. One every day keeps the doctor away. Moin moin, servus, grüezi und hallo und willkommen zur neuen One Every Day Folge mit einer Android-App, die ich allerdings vor Jahren, so kommt es mir jedenfalls vor, schon mal fürs iPhone besprochen hatte. Die App, oder das Spiel Ascend. Ascend. Ascend. So rum. Für die Familienmediathek zugelassen. Aktuelle Versionsnummer der App des Spiels 1.2.7, erforderliche Android-Versionsnummer 2.3.3. Bei 616 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,5 Sternen. Leute beschweren sich übrigens, dass es seit Februar 2014 nichts Neues gibt, keine Updates, wie auch immer. Ich möchte ganz ehrlich sein, dieses Spiel braucht keine Updates. Solange es läuft, auch unter guten Android-Versionen oder unter neuen Android-Versionen, unter neuen iOS-Versionen, was soll's? Die Level sind einfach nett und das ist ganz toll und es läuft und es ist super, super, super, super. Es ist eine Art Puzzlespiel mit irgendeiner Story, die sich im Himalaya rankt und mit Talis, was ist die Mehrzahl von Talismann, also mit vielen Talismännern, Talismannen, was auch immer. Schreibt das einfach in die Kommentare oder schreibt mich bei Twitter an. Im Prinzip ist es dieses, ihr müsst Symbole verbinden und die verschwinden dann und dann müsst ihr so im Prinzip Aufgaben erfüllen, die Zeit läuft, also so zum Beispiel Krüge verbinden und wenn ihr mehr als drei habt, dann kommt ein Blitz und sorgt dafür, dass mehrere Felder markiert sind. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu erzählen, guckt euch doch die Screenshots tatsächlich an. Auf jeden Fall gibt es wundervolle handgemalte Szenerien, Stunden von werdet ihr verbringen beim Puzzeln. Zwei verschiedene Game Modes, ein enjoyable and unique Gameplay, kann ich bestätigen. Das Spiel kostet übrigens 2,99 € und was soll ich sagen, jeden Cent wert und das aber sowas von. Ich sage, klare Kaufempfehlung meinerseits und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oard.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.